Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Das heutige Hörspiel ist schon dank der Produktionsweise außergewöhnlich. Es ist ein Hörspiel, in dem die Geräusche, die Klänge, die Sounds eine ganz besondere Rolle spielen. Sie vermitteln, wie es sein kann, wenn man Morphium nimmt. Der Schweizer Autor, Regisseur und Klangkünstler Stefan Weber hat vor einigen Jahren ein Aneurysma der Bauchaorta erlitten, eine lebensgefährliche Erweiterung der Bauchschlagader. Er überlebte glücklicherweise. Nach der Operation bekam er eine kleine Pumpe in die Hand, mit der er sich gegen die Schmerzen jeweils eine Dosis Morphium verabreichen konnte. Weber erlebte das, mit dem er sich als Autor zufälligerweise einige Zeit zuvor beschäftigt hatte, wie es ist, wenn man Rauschgift nimmt. Weber hatte sich mit dem Werk und dem Leben des ungarischen Psychiaters, Schriftstellers und Musikers Geza Chat beschäftigt. Und Geza Chat war opiumsüchtig. In Webers eigenen morphiumbedingten, völlig überhöhten Wahrnehmungszustand nach seiner Operation mischten sich also die Gedanken und die Lebensgeschichte Geza Chats. Unter Morphium sei es nicht wie bei einem LSD-Trip, sagt Stefan Weber. Unter Morphium erscheinen selbst die absurdesten Gedanken völlig klar. Und reale Geräusche werden überhöht als wahr angenommen. Einige Zeit nach der erfolgreichen Operation beschloss Stefan Weber, diese seine eigenen Erfahrungen und Wahrnehmungen akustisch nachzubilden. Er literarisierte seine Erlebnisse in Gestalt des Printjournalisten Josef Brenner, dem er ein Aneurysma andichtete. Und er brachte sie in eine spannende emotionale Nähe zu den Erzählungen von Geza Chat, der sich vor einem Jahrhundert das Leben nahm. Die konstitutiven Geräusche dieses Hörstücks wurden mit bis zu 7 Mikrofonen aufgenommen und in einem speziellen digitalen Prozess in die gleich zu hörenden Sounds verwandelt. Durch die faszinierend komplexe technische B- und Verarbeitung entsteht eine Klanglandschaft, die man, wie gesagt, am besten mit einem Kopfhörer genießt. Im Kopfhörer entsteht eine außergewöhnliche Räumlichkeit und Dichte. Neben Katrin Thurm in den weiblichen Rollen hören Sie in dieser Produktion, Sie werden ihn wahrscheinlich nicht erkennen, Burgschauspieler Markus Meyer in allen männlichen Rollen. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Ich flüchte. Ich flüchte. Ich flüchte. Am frühen Morgen des 12. September 1919, um 6 Uhr, in Spitalkleidung. Gestreifte Hosen, Jacke, Kappe. Und tauche bei meinem Onkel auf, einem Drogisten. Ich verlange Morphium und Atropin. Natürlich erhalte ich nichts. Nach einer halben Stunde verabschiede ich mich. Ich will zu Fuß nach Budapest. Von meinem Onkel erhalte ich noch 100 Kronen. Ich erreiche die Demarkationslinie, wo ich von Soldaten angehalten werde. Man will mich zurückschaffen. Ich bitte die Soldaten, mich zu erschießen, weil ich unter keinen Umständen zurück ins Spital will. Als die Soldaten sich weigern, schlucke ich alles Gift, das ich bei mir trage. Wo und wie ich es gekriegt habe, ist nicht wichtig. Und am Abend des 12. September, um 6 Uhr, finde ich im Straßengraben den Tod. Am nächsten Tag wird mein Leichnam mit einem Fuhrwerk nach Zabatka gebracht. Wie ein örtlicher Journalist berichtet, ist mein Körper mit Unkraut und Gras bedeckt. Mein kleiner Bruder führt die Autopsie nach meinem letzten Willen durch. Er entnimmt Hirn, Herz und Leber und legt sie in Formalin.